Die Früchte am Grund der Schale von Ray Bradbury. Stand auf. Die Uhr auf dem Kaminsims tickte Mitternacht. Er blickte auf seine Finger, er blickte auf den großen Raum um sich her und er blickte auf den Mann, der am Boden lag. William Acton, dessen Finger über Schreibmaschinentasten geglitten waren, geliebt hatten und morgens zum Frühstück Speck und Eier gebraten hatten, hatte nun mit denselben 10 Fingern mit ihrem Linienmuster einen Mord vollbracht. Er hatte sich nie als Bildhauer betrachtet, aber als er jetzt zwischen seinen Händen hindurch auf den Körper hinabsah, der auf dem polierten Parkettboden lag, begriff er, dass er mittels einigen bildhauerischen Pressens und Umgestaltens und Verdrehens von menschlichem Lehm diesen Mann namens Donald Huxley in den Griff bekommen und seine Physiognomie, selbst die Form seines Körpers, verändert hatte. Mit einem Griff seiner Finger hatte er den herausfordernden Glanz von Huxleys grauen Augen weggewischt, ihn ersetzt durch blinde Stumpfheit des Auges, kalt in der Höhle. Die Lippen, sonst immer rosig und sinnlich, waren geöffnet und entblößten ein Pferdegebiss, gelbe Schneidezähne, nikotingefärbte Eckzähne und goldgefüllte Backenzähne. Die Nase, zuvor ebenfalls rosig, war jetzt gefleckt, bleich, entfärbt, ebenso wie die Ohren. Huxleys Hände lagen offen am Boden, zum ersten Mal in ihrem Leben flehend statt fordernd. Ja, es war eine künstlerische Schöpfung. Im Ganzen hatte Huxley die Veränderung auch gut getan. Der Tod hatte einen Mann aus ihm gemacht, mit dem sich besser umgehen ließ. Jetzt konnte man mit ihm sprechen, und er musste zuhören. William Acton blickte auf seine eigenen Finger. Es war getan. Er konnte es nicht mehr rückgängig machen. Hatte ihn jemand gehört? Er lauschte. Draußen die üblichen Geräusche späten Straßenverkehrs. Keine Schläge an der Haustür, keine Schulter zertrümmerte den Eingang zu Brennholz, keine Stimmen verlangten Einlass. Der Mord, das Modellieren des Lebens von Wärme und Kälte war getan, und niemand wusste davon. Was nun? Die Uhr tickte Mitternacht. Jeder seiner Impulse sprengte ihn in Hysterie zur Tür hin. Los, fort, lauf, komm nie wieder, steig in einen Zug, ruf ein Taxi, fort, weg, lauf, geh, bummle. Aber um alles in der Welt, hinaus mit dir. Seine Hände schwebten und drehten sich vor seinen Augen. Er verringte sie langsam und nachdenklich. Sie fühlten sich luftig und federleicht an. Warum starre ich sie so an? Fragte er sich. War denn etwas so ungeheuer Interessantes an ihnen, dass er jetzt nach erfolgreichem Würgen stehen blieb und sie Linie um Linie untersuchen musste? Es waren gewöhnliche Hände. Nicht dick, nicht dünn, nicht lang, nicht kurz. Nicht haarig, nicht kahl, nicht gepflegt, doch auch nicht schmutzig. Nicht weich und doch nicht schwielig. Nicht runzlig und doch nicht glatt. Durchaus keine Mörderhände. Und doch auch nicht unschuldig. Offenbar empfand er sie als ein Wunder, das er betrachten musste. Aber er interessierte sich weder für die Hände als Hände noch für die Finger als Finger. In der stumpfen Zeitlosigkeit nach vollbrachter Gewalttat fesselten ihn nur seine Fingerspitzen. Die Uhr auf dem Kaminsims tickte. Er kniete neben Huxleys Körper nieder, zog ein Taschentuch aus Huxleys Tasche und begann systematisch, Huxleys Hals damit zu säubern. Er rieb und massierte den Hals und wischte mit wilder Energie Gesicht und Nacken ab. Dann stand er auf. Er blickte auf den Hals. Er blickte auf den polierten Boden. Er beugte sich langsam nieder und betupfte den Boden ein paar Mal mit dem Taschentuch. Sein Blick verfinsterte sich und er wischte den Boden zuerst nah am Kopf der Leiche, dann neben den Armen. Dann polierte den Boden rings um den Körper. Er polierte den Boden im Umkreis von 1 Meter um die Leiche. Dann polierte den Boden im Umkreis von 2 Metern um die Leiche. Dann polierte den Boden im Umkreis von 3 Metern um die Leiche. Dann er hielt inne. If heaven is a place upon your skin, that I may have touched from without to within, well then dust yourself for fingerprints and grin. Don't have to stay with these people whose ideas are just what other people say. We can walk away from these feelings that are filling up our lives with days. And I guess that I've been singing all my life. Well, that's right, and that is fine. I've been spending all your money and your time. Well, that's right, and that is fine. 'Cause I don't have to stay with these feelings that are filling up my life. With days I can walk away from these people whose ideas are just what other people say. Yeah. And the crowd that is gathered is confused. We're all trembling inside. Solitude, we've got nothing left to use. We got all the bullets, but there's no one left to shoot. And we can't walk away from these feelings that are filling up our lives with days. We may have to stay with these people whose ideas are just what other people say. Again and again. But if heaven is a place upon your skin that I may have touched from without to within, well then dust yourself for fingerprints and grin. And grin, and grin. Es kam ein Augenblick, da sah er das ganze Haus, die Korridore mit den Spiegeln, die geschnitzten Türen, die kostbaren Möbel. Und er hörte, als würde alles noch einmal Wort für Wort wiederholt, Huxley und sich selbst genau so sprechen, wie sie erst vor 1 Stunde miteinander gesprochen hatten. Den Finger auf Huxleys Klingel, Huxleys Tür, die aufging. Oh, Huxley war erschrocken. »Ach, du bist es, Acton. Wo ist meine Frau, Huxley? Glaubst du wirklich, ich würde es dir sagen? Ich stehe nicht so dämlich da draußen rum. Wenn du ernsthaft mit mir reden willst, komm herein. Durch die Tür dort. In die Bibliothek. Acton hatte die Tür zur Bibliothek angefasst. Einen Drink? Ja, ich brauche einen. Ich kann nicht glauben, dass Lily fortgegangen ist, dass sie... Da ist eine Flasche Burgunder, Acton. Macht es dir etwas aus, sie aus dem Schrank da zu holen? Ja, sie holen. Sie ergreifen, sie anfassen. Er tat es. Hier habe ich ein paar interessante Erstausgaben, Acton. Befühl einmal diesen Einband, fühl mal. Ich bin nicht hergekommen, um mir Bücher anzusehen. Er hatte die Bücher, den Tisch in der Bibliothek angefasst, die Burgunderflasche und die Burgundergläser angefasst. Jetzt, da er mit dem Taschentuch in der Hand reglos neben Huxleys kaltem Körper auf den Boden hockte, starrte er auf das Haus, die Wände, die Möbel um ihn herum, und seine Augen weiteten sich, sein Kinn fiel herab. Er war wie betäubt von dem, was ihm jetzt klar wurde und was er sah. Er schloss die Augen, ließ den Kopf sinken, zerknüllte das Taschentuch in den Händen, biss sich in die Lippen und zog sich in sich zusammen. Die Fingerabdrücke waren überall. Überall. Macht es dir was aus, den Burgunder zu holen, Acton? Hm? Die Burgunderflasche? Hm? Mit deinen Fingern? Hm? Ich bin furchtbar müde, verstehst du? Handschuhe. Bevor er irgendetwas anderes tat, bevor er eine andere Stelle polierte, musste er Handschuhe haben. Sonst würde er vielleicht unbeabsichtigt, nachdem er eine Fläche gereinigt hatte, erneut seine Identität verstreuen. Er steckte die Hände in die Taschen. Er ging durch das Haus, zum Schirmständer, zur Hutablage im Flur. Huxleys Mantel. Er zog die Manteltaschen heraus. Keine Handschuhe. Die Hände wieder in den Taschen ging er die Treppe hinauf, mit raschen, aber beherrschten Bewegungen. Er erlaubte sich keine Hysterie, keine Unbesonnenheit. Er hatte am Anfang den Fehler begangen, keine Handschuhe zu tragen. Aber schließlich hatte er keinen Mord geplant. Und sein Unterbewusstsein, das vielleicht schon von dem Verbrechen wusste, bevor er es beging, hatte ihm nicht einmal angedeutet, dass er vor Ablauf des Abends Handschuhe brauchen würde. So musste er nun für diese Unterlassungssünde schwitzen. Irgendwo im Haus würde doch wenigstens ein paar Handschuhe liegen. Er musste sich beeilen, denn es konnte ja sein, dass jemand Huxley besuchte, sogar um diese Zeit noch. Reiche Freunde, die sich zur Tür herein und heraustranken, lachend, schreiend, die kamen und gingen, ohne auch nur guten Tag und auf Wiedersehen zu sagen. Bis 6 Uhr morgens hatte er Zeit höchstens. Dann sollten Freunde Huxley zu einer Fahrt zum Flugplatz und nach Mexico City mitnehmen. Acton lief die Stufen hinauf, öffnete Schubladen und benutzte das Taschentuch wie einen Löscher. Er durchwühlte 70 oder 80 Schubladen in 6 Zimmern, ließ sie offen, sozusagen mit hängender Zunge zurück, und lief weiter. Er fühlte sich nackt, unfähig, etwas zu tun, bevor er die Handschuhe fand. Vielleicht würde er das ganze Haus mit dem Taschentuch putzen und jede Fläche polieren, auf der sich möglicherweise Fingerabdrücke befanden, und dann zufällig hier oder dort an eine Wand stoßen und so sein eigenes Schicksal mit einem mikroskopischen, spirallinigen Abdruck besiegeln. Das hieße, den Stempel seiner Billigung unter den Mord drücken, genau das. Wie früher jene Wachssiegel, als man noch mit dem Papyrus rasselte, Tinte schwang, das Ganze mit Sand bestreute, damit die Tinte trocknete, und dann unten seinen Siegelring in heißen, karmesinroten Teig drückte. So würde es sein, wenn er einen, wohlgemerkt einen einzigen Fingerabdruck auf der Szene hinterließ. Aber seine Billigung des Mordes ging nicht so weit, dass sie ihm das besagte Siegel aufdrücken wollte. Noch mehr Schubladen. Sei still, sei neugierig, sei vorsichtig, sagte er zu sich selbst. Unten in der 85. Schublade fand er Handschuhe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er sank seufzend gegen den Schreibtisch. Er probierte die Handschuhe an, hielt sie hoch, streckte sie zufrieden und knöpfte sie zu. Sie waren weich, grau, dick, undurchdringlich. Jetzt konnte er mit den Händen alles Mögliche tun, ohne eine Spur zu hinterlassen. Er griff sich vor dem Schlafzimmerspiegel an die Nase und saugte an den Zähnen. Vanilla, Strawberry, Knickerbocker Glory. Vanilla, Strawberry, Knickerbocker Glory. Vanilla, Strawberry, Knickerbocker Glory. Vanilla, Strawberry, Knickerbocker Glory. Vanilla, Strawberry. Nick. schrie Huxley. Ein gemeiner Plan war das gewesen. Huxley war auf den Boden gefallen, absichtlich. Und was für ein boshafter, schlauer Mann. Auf den Parkettboden war Huxley gefallen und Acton ihm nach. Sie hatten sich gewälzt und miteinander gerungen und den Boden zerkratzt und über mit ihren verzweifelten Fingerspitzen bedruckt. Huxley war ein Stück weit weggeschlüpft und Acton hinterher, um die Hände auf Huxleys Hals zu legen und zuzudrücken, bis das Leben herauskam wie Paste aus einer Tube. Behandschuht ging William Acton ins Zimmer zurück, kniete am Boden nieder und begann mühsam mit der Arbeit, jeden wild verheerten Zentimeter breit zu säubern. Zentimeter um Zentimeter polierte er und polierte er, bis er beinahe sein angespanntes, schwitzendes Gesicht im Fußboden sehen konnte. Dann kam er an einen Tisch und polierte das Tischbein bis hinauf zum breiten Mittelteil, an den Knäufen entlang und oben drüber. Er fand eine Schale mit Wachsfrüchten, polierte das Silberfiligran, nahm die Wachsfrüchte heraus und wischte sie sauber, ließ aber die Früchte am Grund der Schale unpoliert. »Die habe ich bestimmt nicht angefasst«, sagte er. Nachdem er den Tisch abgerieben hatte, stand er vor einem Bilderrahmen, der darüber hing. »Den habe ich gewiss nicht angefasst«, sagte er. Er stand da und blickte ihn an. Er sah alle Türen im Zimmer an. Durch welche Türen war er heute Abend gegangen? Er konnte sich nicht erinnern. »Polier sie alle«. Er fing mit den Türgriffen an und rieb sie blank. Dann rieb er die Türen von oben bis unten ab, um ganz sicher zu gehen. Anschließend machte er sich an alle Möbel im Zimmer und wischte die Armlehnen in der Stühle ab. »Der Stuhl, in dem du sitzt, Acton, ist ein Louis XIV-Stück. Befühle das Material«, sagte Huxley. »Ich bin nicht hergekommen, um über Möbel zu sprechen, Huxley. Ich komme wegen Lily.« »Oh, hör auf damit, so ernst ist es dir doch nicht mit ihr. Sie liebt dich nicht, das weißt du. Sie hat mir gesagt, dass sie morgen mit mir nach Mexico City fliegen will.« »Du und dein Geld. Und deine verdammten Möbel. Es sind schöne Möbel, Acton. Sei ein höflicher Gast und fühl dran. Fingerabdrücke kann man auch auf Stoffen finden.« We'll be right back. Nothing at all. Huxley. William Acton starrte den Körper an. Hast du vermutet, dass ich dich töten würde? Hat dein Unterbewusstsein es geahnt, so wie mein Unterbewusstsein es ahnte? Und hat dein Unterbewusstsein dir eingegeben, dass du mich im Haus herumschicken musstest, damit ich Bücher, Geschirr, Türen, Stühle anfasse, befühle, streichle? Warst du so schlau und so gemein? Er reinigte die Stühle mit dem zusammengepressten Taschentuch. Da fiel ihm der Körper ein. Er hat ihn nicht gesäubert. Er ging hin, drehte ihn so und so herum und glänzte jedes Stück seiner Oberfläche. Er putzte sogar die Schuhe, kostenlos. Während er die Schuhe putzte, begann sein Gesicht vor Unruhe zu zittern. Und einen Augenblick später stand er auf und ging zum Tisch hinüber. Er nahm die Wachsfrüchte vom Grund der Schale und polierte sie. »So ist es besser«, flüsterte er und kehrte zu dem Körper zurück. Aber als er sich über ihn bückte, zuckten seine Augenlider. Seine Kinnlade bewegte sich hin und her. Er überlegte, dann stand er auf und ging noch einmal an den Tisch zurück. Er polierte den Bilderrahmen. Und während er den Bilderrahmen abrieb, entdeckte er die Wand. »Das ist Unsinn«, sagte er. »Oh«, schrie Huxley und wehrte ihn ab. Während sie miteinander kämpften, gab er Acton einen Stoß. Acton fiel hin, stand auf, fasste an die Wand und lief zu Huxley hinüber. Er erwürgte Huxley. Huxley starb. Acton wandte sich standhaft von der Wand ab, gefasst und entschlossen. Die grausamen Worte und die Tat verblassten in seinem Gedächtnis. Er schob sie fort, er blickte die vier Wände an. »Lächerlich«, sagte er. Aus den Augenwinkeln sah er etwas an einer Wand. »Ich weigere mich, darauf zu achten«, sagte er, »um dich abzulenken. Jetzt zum nächsten Zimmer. Ich werde systematisch vorgehen. Mal sehen. Wir waren im Flur, in der Bibliothek, in diesem Zimmer, im Esszimmer und in der Küche. An der Wand hinter ihm war ein Fleck. Nun etwa nicht?« Er drehte sich ärgerlich um. Na gut, nur um sicher zu gehen. Er ging hin und konnte keinen Fleck finden. Ach so, ein ganz kleiner, ja doch, dort. Er tupfte ihn ab. Es war ohnehin kein Fingerabdruck. Er war damit fertig und seine behandschuhte Hand stützte sich gegen die Wand und er sah die Wand an, wie sie sich nach rechts und nach links ausdehnte bis zu seinen Füßen und über seinem Kopf ausdehnte und er sagte leise, »Nein.« Er blickte hinauf und hinunter, kreuz und quer, und er sagte ruhig, »Das wäre zu viel.« »Wie viele Quadratmeter?« »Ist mir völlig gleich«, sagte er. Aber ohne dass seine Augen davon wussten, bewegten sich seine behandschuhten Finger sanft rhythmisch reibend über die Wand. Er spähte auf seine Hand und die Tapete. Er blickte über die Schulter einem anderen Zimmer zu. »Ich muss da hineingehen und die wichtigsten Gegenstände abwischen«, sagte er zu sich selbst, aber seine Hand blieb, wo sie war, als wollte sie die Wand oder ihn selbst aufrechthalten. Sein Gesicht verhärtete sich. Wortlos begann er die Wand abzureiben, auf und ab, hin und zurück, auf und ab, so hoch er sich strecken und so tief er sich bücken konnte. »Lächerlich, oh mein Gott, wie lächerlich!« »Aber du musst sicher gehen«, sagte ihm sein Gedanke. »Ja, man muss sicher gehen«, antwortete er. Er machte eine Wand fertig und dann, er trat vor eine andere Wand. »Wie spät ist es?« Er sah nach der Kaminuhr. Eine Stunde war vergangen. Es war 1:05. Es klingelte an der Tür. versteinert und starrt auf die Tür. Die Uhr, die Tür, die Uhr. Jemand klopfte laut. Eine lange Weile verging. Acton hielt den Atem an. Ohne frische Luft in seinem Körper verließen ihn die Kräfte. Er begann zu schwanken. In seinem Kopf dröhnte die Stille. Kalte Wogen, die donnernd gegen mächtige Felsen schlugen. »Hey, du da drin!« schrie eine betrunkene Stimme. »Ich weiß, dass du drin bist, Huxley. Mach auf, verdammt nochmal. Ich bin es, Billy Boy, besoffen wie ein Schwein, Huxley, alter Junge, besoffener als zwei Schweine.« »Hau ab«, flüsterte Acton unhörbar, an die Wand gedrückt. »Huxley, du bist drin, ich höre dich atmen«, schrie die betrunkene Stimme. »Ja, ich bin hier drin«, flüsterte Acton, und er fühlte sich lang ausgestreckt und klobig am Boden, klobig und kalt und still. »Ja«, »verdammt«, sagte die Stimme und verklang im Nebel. Die Schritte entfernten sich schlurfend. »Verdammt!« Acton stand noch lange da und fühlte das rote Herz in seinen geschlossenen Augen, in seinem Kopf schlagen. Als er schließlich die Augen öffnete, blickte er auf die saubere Wand vor sich und fand endlich wieder den Mut zu sprechen. »Unsinn«, sagte er. »Diese Wand ist makellos. Ich rühre sie nicht an. Ich muss mich beeilen. Zeit, Zeit. Nur noch ein paar Stunden, bis diese gottverdammten Freunde hereinplatzen.« Er wandte sich ab. Aus den Augenwinkeln sah er die kleinen Spinnenweben. Wenn er ihnen den Rücken zudrehte, kamen kleine Spinnen aus den Holzteilen hervor und spannten zart ihre zerbrechlichen, kleinen, fast unsichtbaren Gewebe. Nicht auf der Wand zur Linken, die schon abgerieben war, sondern auf den drei bis jetzt noch unberührten Wänden. Jedes Mal, wenn er sie anstarrte, verschwanden die Spinnen im Holz, aber nur um wieder herauszukrabbeln, so wie er sich abwandte. »Diese Wände sind in Ordnung«, sagt er trotzig und fast schreiend. »Ich rühre sie nicht an.« Schreibtisch, an dem Huxley vorher gesessen hatte. Er öffnete eine Schublade und entnahm ihr, was er suchte. Ein kleines Vergrößerungsglas, das Huxley manchmal zum Lesen benutzt hatte. Er nahm die Lupe und trat unruhig vor die Wand. Fingerabdrücke. Aber die sind nicht von mir. Er lachte unsicher. »Ich habe sie da nicht hingebracht. Ich bestimmt nicht, ein Diener, der Butler oder vielleicht ein Zimmermädchen.« Die Wand war voll davon. »Sieh dir den da an«, sagte er, lang und spitz zulaufend. »Ich möchte wetten, der ist von einer Frau.« »Möchtest du das wirklich?« »Ja, wirklich.« »Bist du ganz sicher?« »Ja, bestimmt.« »Nun ja, unbedingt.« »Ja, verdammt nochmal, ja.« »Wisch ihn trotzdem weg, warum nicht?« »Da, mein Gott. Fort, verdammter Fleck, stimmt's, Acton?« »Und der da?« höhnte Acton. »Das ist der Fingerabdruck eines fetten Mannes. Bist du sicher?« »Fang nicht wieder damit an«, antwortete er bissig und rieb ihn fort. Er zog einen Handschuh aus und hielt die Hand zitternd ins grelle Licht. »Schau sie dir an, du Dummkopf. Siehst du, wie die Linien verlaufen? Siehst du es? Das beweist nichts.« »Na gut.« Wütend rieb er die Wand ab, von oben nach unten, hin und her, mit behandschuhten Händen, schwitzend, ächzend, fluchend. Er bückte sich und richtete sich auf, und sein Gesicht wurde immer röter. Er zog sein Jackett aus und legte es auf einen Stuhl. 2 Uhr, sagte er, als er die Wand fertig hatte, und starrte wild auf die Uhr. Zur Obstschale, nahm die Wachsfrüchte heraus, rieb die unteren ab, legte sie wieder zurück und rieb auch den Bilderrahmen. Er schaute zum Kronleuchter hinauf. Seine Finger zuckten an seiner Seite. Sein Mund öffnete sich, die Zunge bewegte sich über die Lippen, und er blickte zum Kronleuchter und blickte wieder fort und blickte wieder zum Kronleuchter und blickte auf Huxleys Körper und dann zum Kristalllüster mit seinen langen Perlen aus irisierendem Glas. Er holte einen Stuhl, trug ihn unter den Kronleuchter, stellte einen Fuß drauf, nahm ihn wieder herunter und warf den Stuhl heftig lachend in eine Ecke. Dann lief er aus dem Zimmer und ließ eine Wand ungewaschen. Im Esszimmer trat er an einen Tisch. »Ich möchte dir meine gregorianischen Messerwaren zeigen, Acton«, hatte Huxley gesagt. Oh, diese beiläufige, diese hypnotische Stimme. »Ich habe keine Zeit«, sagte Acton, »ich muss Lily sprechen.« »Unsinn. Schau dir dieses Silber an. Diese meisterhafte Ausführung.« Acton blieb vor dem Tisch stehen, auf dem die Kästen mit den Bestecken ausgestellt waren. Er hörte wieder Huxleys Stimme und erinnerte sich an all die Berührungen und Gesten. Jetzt wischte Acton die Gabeln und Löffel und nahm alle Platten und die erlesenen Keramikteller vom Wandbrett. »Hier ist eine wunderschöne Keramik von Gertrude und Otto Natzler, Acton. Kennst du ihre Arbeiten?« »Sie ist wunderschön. Nimm sie in die Hand. Dreh sie um. Sieh die feine, dünne Wand der Schale. Auf der Drehscheibe mit der Hand geformt, dünn wie eine Eierschale. Unglaublich. Und die wunderbare vulkanische Glasur. Fass sie an, nur zu. Ich habe nichts dagegen.« »Fass sie an, nur zu. Heb sie hoch.« Acton schluchzte krampfartig. Er schleuderte das Tongeschirr an die Wand. Es zersprang und breitete sich wildflockend über den Boden aus. Einen Augenblick später war er auf den Knien. Jedes Stück, jede Scherbe musste gefunden werden. »Dummkopf, Dummkopf, Dummkopf«, rief er sich selbst zu, schüttelte den Kopf, schloss und öffnete die Augen und bückte sich unter den Tisch. »Finde jedes Stück, du Idiot. Nicht eines darf liegen bleiben. Dummkopf, Dummkopf.« Er sammelte sie ein. »Habe ich sie alle?« Er betrachtete sie auf dem Tisch vor sich. Wieder suchte er unter dem Tisch, unter den Stühlen und Vitrinen, fand im Licht eines Streichholzes ein weiteres Stück und begann, jeden kleinen Splitter zu polieren, als sei er ein kostbarer Stein. Er legte sie alle fein säuberlich auf den glänzenden, polierten Tisch. »Eine wunderschöne Keramik, Acton, nur zu, fass sie an.« Er zog das Leinentuch heraus und wischte es und wischte die Tische und Stühle und Türgriffe und Fensterscheiben und Fenstersimse und Vorhänge und wischte den Fußboden und fand, heftig atmend, keuchend die Küche und zog seine Weste aus und seine Handschuhe zurecht und wischte das glitzernde Chrom. »Ich möchte dir mein Haus zeigen, Acton«, sagte Huxley. »Komm.« wischte all das Geschirr und die Silberhähne und den Mixbecher, denn er hatte nun vergessen, was er angefasst hat und was nicht. Huxley und er hatten sich lange hier in der Küche aufgehalten, Huxley stolz auf ihre Ausstattung und bemüht, seine Nervosität angesichts eines potenziellen Totschlägers zu verbergen, und vielleicht wollte er die Messer in der Nähe haben, falls er sie brauchte. Sie hatten müßig herumgestanden, diesen und jenen und noch einen Gegenstand berührt. Er konnte sich unmöglich erinnern, welchen, wie viele oder wie lange. Und er machte die Küche fertig und kam in das Zimmer, in dem Huxley lag. Er schrie auf. Er hatte vergessen, die vierte Wand des Zimmers zu waschen. Und während er fort war, waren die kleinen Spinnen aus der vierten ungewaschenen Wand hervorgekommen, liefen nun über die schon gesäuberten Wände und machten sie wieder schmutzig. An der Decke, am Kronleuchter, in den Ecken, am Boden hingen 1 Million spiralförmiger kleiner Netze und blähten sich bei seinem Schrei. Winzig, winzig kleine Netze, nicht größer, welche Ironie als sein Finger. Als er genauer hinsah, waren die Netze auch über den Bilderrahmen gewoben, über die Obstschale, über die Leiche, den Fußboden. Fingerabdrücke betasteten das Papiermesser, zogen Schubladen heraus, fassten die Tischfläche an, fassten an und fassten alles überall an. Er polierte den Boden wie wild, wie wild. Er rollte die Leiche herum und weinte über ihr, während er sie wusch, und er stand auf und ging hinüber und polierte die Früchte am Grund der Schale. Dann stellte er einen Stuhl unter den Kronleuchter und polierte jedes der kleinen Feuer, die von ihm herabhingen, und schüttelte ihn wie ein kristallenes Tamburin, bis er in der Luft hin und her schwang wie eine Glocke. Dann sprang er vom Stuhl herunter und packte die Türgriffe und stieg auf weitere Stühle und putzte die Wände höher und höher hinauf und lief in die Küche und holte den Besen und wischte die Spinnenweben von der Decke und polierte die untersten Früchte in der Schale und wusch die Leiche, die Türgriffe und die Silberbestecke und fand das Treppengelände im Flur und folgte dem Treppengeländer nach oben. How long you think that you can go on now looking at me? You look at me. you can go on not looking at me. You better watch yourself, look at me. You better watch yourself, look at me. You better watch yourself, look at me. You better watch yourself, look at me. You better watch yourself, look at me. You better watch yourself, look at me. You better watch yourself. Grausamer mechanischer Eindringlichkeit. Das Haus hatte unten 12 Räume und oben 8. Er berechnete, wie viele Meter Raum und Zeit er brauchen würde. 100 Stühle, 6 Sofas, 27 Tische, 6 Radios. Und darunter und darauf und dahinter. Er riss Möbelstücke von den Wänden fort und wischte schluchzend jahrealten Staub ab, stolperte und folgte dem Treppengeländer weiter die Stufen hinauf, nahm in die Hand, wischte weg, rieb und polierte. Denn wenn er nur einen kleinen Fingerabdruck hinterließ, dann würde der sich fortpflanzen und 1 Million weitere hervorbringen. Und dann musste er die Arbeit noch einmal tun, und jetzt war es 4 Uhr, und seine Arme schmerzten, und seine Augen waren geschwollen und blickten starr, und er bewegte sich schwerfällig auf fremden Beinen, den Kopf gesenkt, die Arme bewegten sich, wischten, rieben, ein Schlafzimmer nach dem anderen, einen Schrank nach dem anderen. Fanden ihn an jenem Morgen um 6:30 in der Dachkammer. Das ganze Haus war auf Hochglanz poliert. Vasen strahlten wie Glassterne. Stühle waren abgeschrubbt. Bronze, Messing und Kupfer. Alles glitzerte. Fußböden schimmerten. Treppengeländer blitzten. Alles funkelte. Alles strahlte. Alles war hell. Sie fanden ihn in der Dachkammer. Er polierte die alten Koffer und die alten Rahmen und die alten Stühle und die alten Kinderwagen und Spielsachen und Spieldosen und Vasen und Besteck und Schaukelpferde und staubigen Münzen aus dem Bürgerkrieg. Er hatte die Dachkammer fertig, als der Polizeibeamte mit einer Pistole hinter ihm eintrat. Geschafft. Auf dem Weg aus dem Haus rieb Acton den Griff der Eingangstür mit seinem Taschentuch ab und schlug sie triumphierend zu. Die Früchte am Grund der Schale von Ray Bradbury. Gelesen von Jörg Dippe. Regie Susanne Krings. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012.